Kundgabe 4477. Empfangen am 5.11.1948. Weltlich gesinnte Diener Gottes. Weltlich gesinnte Diener Gottes gibt es viele auf Erden, und diese sind wahrlich nicht die rechten Vertreter meiner Lehre, weil sie nicht in der Wahrheit stehen, die aber für ein Amt erforderlich ist, das die Verbreitung meiner Lehre zum Ziel hat. Denn es muss die Wahrheit in aller Reinheit den Menschen dargeboten werden, soll ein Erfolg für die Seelen gezeitigt werden. Ihr müsstet alle von Gott gelehret sein, so steht es geschrieben. Und dieses Wort ist Wahrheit, denn nur Gott als die ewige Wahrheit kann euch das Wissen vermitteln, das der Wahrheit entspricht. Also könnet ihr wohl Geistesgut von außen entgegennehmen, doch es muss erst mein Geist in euch wirken, bevor ihr das von außen an euch Herangetragene als Wahrheit erkennet und euch innerliche Überzeugung gibt, dass das Wort von mir ist. Es ist darum unbedingt Geisteswirken erforderlich. Mein Geist aber stellt Bedingungen an euch, die ihr erst erfüllt haben müsstet, bevor er wirksam werden kann. Eine davon ist gänzliche Hingabe an Gott, innigste Verbindung mit mir, die aber nicht stattfinden kann, so ihr der Welt noch zu sehr verbunden seid. Denn niemals kann das Auge nach außen und nach innen gerichtet sein. Zudem ist die Welt das Reich meines Gegners, mein Reich aber ist die geistige Welt, von wo euch die reine Wahrheit dargeboten wird. Also muss die Welt gemieden werden. Das Herz muss sich bereitwillig davon lösen, weil es nach dem geistigen Reich Verlangen trägt. Und also ist geistiges Streben erste Voraussetzung, dass ein Diener Gottes in der Wahrheit steht. Dann erst wird er das geschriebene Wort erkennen können als Wahrheit. Dann erst ist sein Denken erleuchtet, so dass er als mein Vertreter auf Erden wirken kann und in meinem Namen, zu meiner Ehre und zum Segen der Mitmenschen tätig ist. Amen.